Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Veranstaltung, unserer Ringvorlesung. Schön sei das Wahre, das Schöne war. Ästhetik und Kritik in der gesellschaftlichen Totalität. Wir sind das Referat Politische Bildung. Wir organisieren diese Ringvorlesung, aber auch ganz viele andere tolle Veranstaltungen über gesellschaftskritische Themen. Letztes Jahr sind wir zum Beispiel zur Documenta gefahren, das war auch sehr schön, genau. Und wenn ihr auch sowas, ja, wenn ihr sowas cool findet, könnt ihr sehr gerne bei uns mitmachen. Es steigen auch wieder mehrere Menschen in naher Zukunft aus. Es wäre also wieder ein bisschen nötig, ja, ein paar neue Menschen bräuchte das Report auch in nächster Zeit wieder. Heute soll es um eine kurze Einführung gehen, darüber, warum wir das Thema Ästhetik gewählt haben und wie wir die Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig finden. Aber zuerst noch etwas Organisatorisches. News über die Reihe oder andere Veranstaltungen könnt ihr über Facebook und Instagram, aber auch unseren E-Mail-Verteiler erhalten. Ist gerade gar nicht. Haben wir das Blatt aufgelegt? Ja. Das mit? Ich bin auf die Rückseite hiervon. Ihr könnt irgendwo draufschreiben. Können wir ja nach der Veranstaltung nochmal einen Zettel hinlegen. Da könnt ihr erfahren, falls der Vortrag kurzfristig ausfällt oder es irgendwie sonst noch irgendwas gibt, was wir euch berichten wollen, was für die Reihe wichtig ist. Genau. Die Veranstaltungen werden so ablaufen, dass wir in der Anmoderation immer noch einmal den Vortrag in die gesamte Reihe einbetten und dann würde halt der Vortrag kommen und nach dem Vortrag würden wir immer gerne eine kleine Pause machen wollen, um danach halt zu diskutieren. Für fast jede Veranstaltung wird es eine Literaturempfehlung geben. Das ist auch etwas, was für uns was neu ist für uns halt quasi, damit es für viele Leute einfacher ist, beziehungsweise interessierte Leute auch nochmal nachlesen können, worum es ging, und weiter sich weiter da auch belesen können, weiterführen zum Thema. Es wird auch dieses Mal wieder Credits geben für das Studium Generale. Einerseits ganz normal den Sitzschein, andererseits die Klausuren. Aller Wahrscheinlichkeit wird es zwei Klausuren geben, weil es die Ringvorlesung in zwei Teile geteilt ist. Aber es ist noch ein bisschen unklar, ob der zweite Teil wirklich stattfindet. Das wird sich, glaube ich, so, ich weiß nicht, in 14 Tage oder 3 Wochen wird sich das entscheiden, glaube ich. Eben für diesen ersten Teil gibt es eine Klausur und für den zweiten Teil gibt es eine Klausur. Der Sitzschein gibt 2 Credits, eine Klausur unbenotet gibt 3 Credits, benotet gibt es 4 Credits. Zu den Klausuren noch, wann und wie diese stattfinden werden, das werden wir euch nochmal informieren. Haben wir jetzt noch nicht geplant. Genau. Kontaktieren könnt ihr uns über E-Mail pop@stura.theodresden.de. Die findet ihr auch an der Stura-Webseite unter unserem Menüpunkt, also Hochschulpolitik, BevPop. Und das ist dann unsere Seite beim Stura. Könnt aber auch uns anschreiben über Insta oder unsere Facebook-Seite. Falls ihr Fragen wegen Studium Generale oder falls ihr mitmachen wollt. Kommen wir zu diesem wunderschönen Ort, an dem wir heute sein können. Nochmal ein herzliches Dank an das Objekt Klein A. Wie schon gesagt, die Reihe wird hier immer stattfinden um 19 Uhr. Für alle, die noch nicht im OKA waren, beziehungsweise auch nochmal an alle anderen, Fotos sind hier nicht erlaubt, deswegen würden wir euch bitten, keine Fotos zu machen. Dafür haben wir eine richtig tolle Bar Und wir können auch nach den Vorträgen hier auch immer noch eine Weile hier sitzen bleiben, was auch richtig schön ist. Das ging ja genau in der letzten Reihe, war es immer ein bisschen schwierig und wir mussten dann immer sehr schnell umziehen. Das müssen wir jetzt in dieser Reihe nicht. Ja, mir wurde noch aufgetragen, euch darauf hinzuweisen, dass es hier oben auf dem Industriegelände abends schnell kalt wird. Vor allem, weil wir auch versuchen wollen, das eigentlich draußen zu machen, den Vortrag. Genau, aber ihr merkt, es ist kalt, aber ich werde euch jetzt nicht sagen, wer euch anzuziehen habt, wir sind nicht eure Motive. Ich denke, das kriegt ihr selber hin. Ja, gibt es sonst noch organisatorische Fragen? Ja? Also wir streben schon so ein, dass man so 80% da ist. Genau, und ja, fürs Erste könnt ihr ja immer zu uns kommen und wir unterschreiben euch das. Ja. Ist das bei dem Sitzstand auch, also ist das jetzt wie mit der Klausur, dass das den ersten und den zweiten Teil noch so trifft, gesondert? Oder ist es, wenn es den zweiten gibt, dann über die ganze Zeit? Nee. Nicht. Ich glaube nicht, dass das dürfen wir nicht, ja. Das mit diesen zwei Teilen ist ein bisschen kompliziert. Verstehe es auch nicht, aber ja. Also die zwei Credits gibt es dann nach dem ersten Teil oder nach dem gesamten Teil? Wenn es eigentlich zusammen gibt. Also das Ding ist halt, das ist ein bisschen kompliziert. Das liegt eigentlich nicht an uns, sondern am Stura-Plenum. Und zwar wird es dann eigentlich diesen Sitzschein nur geben, würde ich denken, wenn alles bewilligt wird. Also wir gehen eher davon aus, dass das passiert. Also wir hoffen es momentan noch. Das Ding ist halt, dass noch nicht mal der Haushalt für die nächste Legislatur beschlossen ist. Deswegen können wir das jetzt auch noch nicht zusagen zu 100%. Aber genau, wir haben auch eine Möglichkeit, den zweiten Teil so zu beantragen, dass das sehr, sehr sicher irgendwie funktionieren wird. Und also, wenn ihr jetzt nur den ersten Teil besucht, werdet ihr den Sitzschein auf jeden Fall nicht bekommen. Also da gibt es das ohne Sitzschein sozusagen einfach nur. Und zu der Klausur würde ich auch nochmal sagen oder ergänzen, dass es nicht zwei Klausuren geben wird, sondern eine Klausur. Allerdings wird sie so gestaltet sein, dass man die auch sehr gut bestehen kann, wenn man nur den ersten Teil besucht hat sozusagen. Also dass es dann sozusagen ein oder zwei Fragen gibt, zwischen denen man die Auswahl hat und wo dann eben eine oder zwei nur den ersten Teil betreffen. Genau. Dann gibt es noch eine Frage. Also wenn nur eine Klausur stattfinden wird, gibt es dann trotzdem noch drei Credits oder kriegt man das gleich viel? Man kriegt, also für die Klausur kriegt man halt immer, also für ja, für die Klausur kriegt man halt 3 Punkte unbenotet und 4 Punkte benotet. Ah, für die Klausur braucht man nicht so einen Art Sitzschein. Nee, soweit ich das weiß, du kannst mich vielleicht nochmal berichtigen, ist es auch, exkludiert sich, dass man kann nicht einen Sitzschein haben und eine Klausur schreiben für diese Veranstaltung. Gibt es sonst noch Fragen? Dann würde ich sagen, ganz hinten an der Bahn. Sorry. Kannst du bitte nochmal definieren, wie du das mit benotet und unbenotet meinst? Also wenn ich durchfalle, dann kriege ich trotzdem 3 Punkte. Aber wenn ich bestehe, dann kriege ich 4. Also, lass es mich mal so sagen, wir würden jedem empfehlen, die benotete Klausur zu nehmen. Aber wenn man keine Note haben will und es okay ist, dass man nur 3 Credits kriegt, dann ist es, ja, dann sollte man das halt vorher draufschreiben, dass man die nicht benotet haben will. Aber wie gesagt, es ist. Ich glaube kaum, dass jemand durchfallen wird bei dieser Klausur. Sehr schwierig. Herausforderung. Daumen sind nicht gedrückt. Gibt es sonst noch Fragen? Dann würden wir anfangen. Gut. Genau. Beginnen wir also mit der Frage, wie wir eigentlich zum Thema der Reihe kamen und was uns eigentlich an der Reihe interessiert. Ich werde das jetzt beginnen. Wir alle vier werden etwas dazu sagen. Und ich beginne mit einem persönlichen Prozess bezüglich des Themas der Reihe. Das liegt nicht daran, dass es um mich gehen soll, sondern ich hoffe, dass dadurch eine allgemeine Tendenz deutlich wird und illustriert werden kann. Und zwar die Diagnose, dass unter Linken ein generelles Fremdeln mit Fragen der Ästhetik vorzuliegen scheint. Im Gegensatz zu den anderen dreien war ich nicht zugegen, als das Thema Ästhetik aufkam, und ich brauchte auch eine lange Zeit, um mit dem Thema warm zu werden. Ich möchte nicht verhehlen, dass ich zunächst der Ansicht war, dass das Thema Ästhetik vom Wesentlichen ablenkt. Wer die Revolution abgeschrieben hat, der zieht sich resigniert zurück in den Kulturbetrieb, wo er es sich gemütlich einrichten und sich selbst vorgaukeln kann, etwas Wichtiges für die Gesellschaft zu tun, so meine erste Annahme. Das war fraglos, dem Gegenstand nicht angemessen und vielen Kunsttreibenden gegenüber auch nicht fair. Mit Kunst verband ich Museen, in die ich ahnungslos, aber durchaus interessiert gern ging. Eine tiefe Abneigung gegenüber Performancekunst und das vage Bild eines durch und durch antisemitischen Kulturbetriebs, der mit Holzperlenketten und Batikgewändern aufwartet. Mein erstes Interesse kam auf, als ich ein Gedicht von Bernd Volkert las, in dem es heißt: Nehmt schließlich nur den Wunsch noch auf, dass eure Unruhe auch ihr Gegenstück erfasst. Erlebend könnt ihr dann vielleicht begreifen, was das Dasein letztlich will. Schön ist das Wahre und das Schöne wahr. Dies soll sich in der Welt noch zeigen. Für mich erstmals klang hier die Verbindung des Wahren und Schönen mit revolutionärem Impetus an. Schnell gesellte sich auch die Frage dazu, warum eigentlich haben sich Adorno, Lukács, Bloch und so viele andere in Zeiten der, so hoffte man damals, unmittelbar bevorstehenden proletarischen Revolution und später des nationalsozialistischen Grauens um Ästhetik geschert. Gab es nichts Wichtigeres? Später dann organisierten wir eine Fahrt zur Documenta, von der ja soeben auch die Rede war, die wir erwartet von Antisemitismus und billigster Agitprop-Romantik nur so strotzte. Mir wurde nun klarer, dass Ästhetik auch ein Werkzeug sein kann im Kampf um die Köpfe. Aber waren diese stürmeresken Karikaturen dann eigentlich noch Kunst? Und was ist das eigentlich, Kunst? Wir alle denken zu wissen, was Kunst ist. Sehen wir uns aber vor die Aufgabe gestellt, dies auf den Begriff zu bringen, ergeben sich unzählige Fragen und das einst so klare Bild zerbröselt vor unseren Augen. Im Herbst ging ich mehrmals in die Ausstellung der alten Meister, die es mir persönlich angetan hatte. Gemälde und Skulpturen aus verschiedenen Epochen wirkten für sich wie eine je eigene Welt und als solche denkbar unzeitgemäß. Dachte ich dagegen an zeitgemäße, fotorealistische oder derart abstrakte Gemälde, dass sie entweder von einer Fotografie gar nicht mehr zu unterscheiden und daher wohl bloße Technik sind, oder sich unter dem Blick des Betrachters winden und eigentlich gar nichts zu enthalten scheinen, so schien mir diese Gemälde der alten Meister noch einen Anspruch zu verfolgen, der heute aufgegeben wurde und gerade das Unzeitgemäße ausmacht. Aber worin liegt er? Was ist das für ein Anspruch? Der Zusammenhang von Fotorealismus und Positivismus schien mir jedenfalls allzu auffällig, und so drängte sich die Frage auf, wie Gesellschaftsform und ästhetische Form zusammenhängen. Zum Jahreswechsel war ich in London. Ein Ziel der Reise war das Viertel Barbican, das mit brutalistischer Architektur wie ein Fremdkörper wirkt. Massive Betonklötze, die in einer Eleganz geformt waren, die ihnen das Klotzartige nahmen. Brutalistische Architektur ist so kolossal anders, dass an ein unbeeindrucktes Weiterlaufen gar nicht zu denken ist und schien mir damit im scharfen Kontrast zum bunten Grau der Kulturindustrie zu stehen, welches einen Sog entwickelt, der dich unweigerlich wie ein reißender Strom ergreift, fortreißt und nicht mehr loslässt, sodass an Innehalten, Zweifeln, Reflexionen, ja Erfahrungen eben kaum zu denken ist. Wer mit den Leuten über brutalistische Architektur spricht, der bekommt oft zu hören, dass sie sich erschlagen fühlen. Doch, so meine Überzeugung damals, lauert im Erschlagensein eine ästhetische Erfahrung jenseits der auf Reflexe abziehenden Werbung für das Immergleiche. Was also erwarte ich von dieser Reihe? Ich hoffe, danach nicht mehr ästhetisch zu sagen, wenn ich schön meine. Ich hoffe, einen klareren Begriff dessen zu erhalten, was Ästhetik und was Kunst ist. Und vor allem anderen hoffe ich, dass die Verbindung von Ästhetik und Gesellschaftskritik, Kunst und Revolution deutlich wird. Sollte uns das gelingen, steht uns eine spannende Reihe bevor. wird sich größtenteils mehr um so eine Problemstellung drehen, von der ich meine, dass sie ziemlich zentral ist, gerade für eine kritische Theorie. Ich fange einfach an. Am Anfang der Konzeption unserer Reihe war ich für das Thema Ästhetik, weil ich absolut keine Ahnung von Ästhetik hatte, das Thema aber sehr spannend fand. Nachdem wir uns nun intensiv mit dem Thema Ästhetik beschäftigt haben, würde ich mir nicht behaupten, mehr Ahnung von Ästhetik zu haben, wie es sich bei ordentlicher Auseinandersetzung auch gehört, aber ich würde mir sagen, mir ist mehr und mehr das Feld, in dem sich Ästhetik bewegt, klarer geworden und auch die Problemstellung hat sich zumindest für mich persönlich mehr und mehr herauskristallisiert. Ästhetik nicht nur als das Schöne, sondern als sinnliche Wahrnehmung überhaupt verstanden, bedeutet erstmal ganz grundlegend, einen Zugang zur Welt zu haben, indem man ja nur mit den eigenen Sinnen die Außenwelt wahrnehmen und Objekte sowie ihre Eigenschaften erkennen kann. In einer Welt wie der unseren, die in so einem Ausmaß von Menschenhand erschaffen wurde, dass es eigentlich keinen Gegenstand gibt, der vom Menschen unberührt ist, ergibt sich da aber eine problematische Situation, beziehungsweise kann sie sich ergeben. Denn die Gegenstände sind ja alle bewusst geformt worden. Die unsere Welt ist also fast komplett durchästhetisiert. Unsere Wahrnehmung wird dadurch präformiert. Der Zweck der Form aber, die Gegenstände bekommen, ist in unserer Gesellschaft zumindest nicht ein angenehmes, schönes Leben für alle zu erschaffen, sondern im Kapitalismus geht es natürlich vor allem darum, Profite zu erwirtschaften. Und daher sollen uns die Formen zum Kaufen anregen und das mit allen Mitteln. In anderen Worten, die Menschen haben sich eine Umwelt geschaffen, welche die Menschen manipulieren soll, indem ihre Sinne auf verschiedene Weisen affiziert werden, beziehungsweise indem sie bestimmten Reizen durch die Objekte ihrer Umgebung ausgesetzt werden. Und das muss man sich mal kurz vergegenwärtigen. Das ist eigentlich ein bisschen absurd. so eine Welt. Damit wird klar, Ästhetik ist nicht nur in der Kunst wichtig, sondern auch gesellschaftlich sehr relevant. Jetzt kann man immer sagen, okay, ist mir egal, solange da coole Sachen bei rauskommen, interessieren mich diese Probleme alle gar nicht, der neue Marvel-Film kommt, den müssen wir unbedingt angucken. Ja, nun muss man aber sagen, wie schon gesagt, ne, die Menschen formen ihre Gegenstände bewusst und damit rational nach ihren Zwecken. In anderen Worten, sie versuchen mit zum Teil wissenschaftlichen Methoden Gesetze abzuleiten, mit denen sie ihren potenziellen Kunden das Geld aus der Tasche ziehen können. Das führt dazu, dass die Gegenstände nach einem bestimmten Muster bzw. Schema daherkommen. Nun gibt es natürlich immer irgendwelche Muster, wie zum Beispiel Bäume haben immer Blätter, Äste, Stämme, Wurzeln. Aber es ist eben was ganz anderes, wenn man in einen Supermarkt zum Beispiel geht. Auch das hat eine ganz bestimmte Form. Es kommt aber ja nicht oder eher weniger aus der Sache Supermarkt selbst oder Laden selbst. Hier ist zum Beispiel das hellengleißende Licht benannt, im Supermarkt oder im Kaufhaus. Sondern das ist natürlich ganz bewusst dazu gemacht, um die Waren in einem bestimmten Licht erblicken zu lassen, sodass man sie halt eher kaufen will, beziehungsweise dass man auch wirklich geblendet wird, schon fast von diesem Licht. Und auch im Film gibt es immer wieder laute, traurige Geigenmusik, die anschwillt, wenn der Charakter, meistens ist es die Frau, die wir eigentlich nur für 5 Minuten kennen, auf brutale Weise ermordet wird, damit der männliche Protagonist endlich seinen Rachefeldzug durchführt. All das sind Sachen, in denen man eben ganz genau sehen kann, dass es sich hierbei um ganz kalkulierte Manipulation handelt. Und das ist übrigens auch so der Überschlag zu unserer Identitätsreihe, wenn man sich bedenkt, hier geht es eben darum, immer wieder dieselben Kategorien, die eigentlich nur noch karikaturenhaft immer dasselbe sind und wo man eigentlich nichts mehr Neues erfährt, weil das Neue immer etwas anderes ist, immer etwas, was man nicht gleich einordnen kann. Und damit, indem eben das Nicht-Identische ausgemerzt wird in diesen, in unserer Welt, unter anderem eben durch die Ästhetik, damit stellt sich dann die Frage, inwieweit unser Erkenntnisapparat überhaupt noch fähig ist, selbstständig zu erkennen und den Objekten nicht nur das Offensichtliche, sondern auch das, was nicht sofort auf den Begriff gebracht werden kann, inwieweit die das erfahren können, wenn wir ja doch so sehr von manipulierten Schemata umgeben sind. Es stellt sich also die Frage, inwieweit wir wirklich Wahrheit erkennen können oder eigentlich längst schon von echter Erfahrung abgeschnitten sind. Ja. Meine Erwartungen an die Reihe, ich erwarte, dass wir eine sehr, sehr schöne Zeit haben, dass wir sehr, sehr viel lernen. Ich würde sagen, dass wir auch vielleicht Ästhetik jetzt vielleicht nicht verstehen, aber ich würde doch hoffen, dass wir vielleicht uns die Probleme von Ästhetik besser bewusst werden durch die Reihe und dass wir vielleicht Ästhetik mehr nicht verstehen können. Das eine oder andere von dem, was ich jetzt gleich sagen werde, kam vielleicht auch in ähnlicher Form schon bei Joel oder David vor, wird sich wahrscheinlich auch bei Ali nochmal wiederfinden, was ganz einfach daran liegt, dass wir uns im letzten Dreivierteljahr gemeinsam, aber teils auch allein mit diesem Gegenstand oder mit den verschiedenen Gegenständen, mit denen wir es hier zu tun haben, auseinandergesetzt haben und da zusammen durch diesen Prozess gegangen sind, aber trotzdem glaube ich, eben nicht die gleichen, sondern doch recht unterschiedliche Erwartungen auch an diese Reihe haben und deswegen auch dafür entschieden haben, dass wir alle vier unsere eigenen Erwartungen jetzt hier vorstellen. Das erste Interesse an Ästhetik hatte ich wohl, ohne auch nur eine Ahnung dessen zu haben, worauf wir uns da einlassen. Klar, irgendwie hat es was mit den Sinnen zu tun. Die Kategorie der Schönheit kommt auch aus dieser philosophischen Disziplin. Viel mehr war da aber nicht, abgesehen von der tiefen Gewissheit, dass man sich tagtäglich mit den verschiedensten Sinneseindrücken aussetzt. Dass da ein Moment dabei ist, auf welches man kontemplativ gar nicht, vielleicht auch nur sehr schwer, zugreifen kann. Deshalb war ich von Beginn an der Ansicht, dass wir es unbedingt versuchen sollten, eine Ringvorlesung zu organisieren, welche sich der Ästhetik mit kritischem Impetus widmet. Die erste grobe Auseinandersetzung mit ästhetischen Fragen für uns als Gruppe, aber auch für mich persönlich, folgte kurz darauf. Bei der Documenta 15 in Kassel durften wir uns mit der notwendigen theoretischen Vorarbeit im Gepäck davon überzeugen, dass man Kunst und Politik heute oft kaum unterscheiden kann. Folgerichtig ergab sich daraus die vielfach von uns diskutierte Frage, ob Kunst heute noch möglich ist und was das Spezifische daran sei. Es ging in Kassel nämlich vor allem um Propaganda und Affektivität. Der auch in dieser Ausstellung virulente Antisemitismus wurde neben des ins Auge springenden Kulturrelativismus der Werke ebenfalls diskutiert. Allerdings vielmehr im Zusammenhang mit der Heteronomie der Kunstwerke, die vielleicht gar keine waren. Auch die Frage danach, ob man noch an der Affirmation einer politisierten Kunst festhalten sollte, wie Walter Benjamin das tat, wurde diskutiert. Ich war skeptisch. Viel zu sehr scheint beides zu verschmelzen, die Differenz von politisierter Kunst und ästhetisierter Politik kaum noch zu erkennen. Viele Fragen führten uns also dazu, die Probleme der Ästhetik, zunächst ausgehend von ihrem Gegenstand, der Kunst, zu verfolgen. Noch im vergangenen Jahr wurden Fragen nach ästhetischer Erfahrung relevant. Ist diese ausschließlich am Kunstwerk möglich? Und was ist wohl heute ein Kunstwerk? Das haben wir, soweit mir das bekannt ist, bisher noch nicht geklärt und positiv lässt sich darauf sicherlich sowieso keine Antwort finden. welches Potenzial aber könnte man also demnach aus der Kritik von Kulturindustrie und Popkultur schöpfen? Im Begriff der ästhetischen Erfahrung, welcher historisch und theoretisch im engen Zusammenhang mit dem autonomen Kunstwerk, welches als autonomes, aber gleichsam Gesellschaft und damit Geschichte vermittelt, gesetzt ist, scheint ein Funken von Hoffnung darauf aus, auf, dass alles ganz anders sein könnte. Denn diese Erfahrung verheißt ein Scheitern des Gedankens. Sie zeigt, dass nicht alles identisch mit den Kategorien dieser Gesellschaft sein kann und weist somit über sie selbst hinaus. Darin liegt wohl, ähnlich wie in der Kritik, die Hoffnung auf eine andere Welt, in der Freiheit zugleich das Schöne, Richtige und Gute überhaupt denkbar wären. Diese, plakativ gesagt, Akrobatik der Gedanken ist allein deshalb notwendig, weil zu Recht davon auszugehen ist, dass die Wahrheit im Begriff des Schönen ebenso wie in der ästhetischen Erfahrung noch heute aufgehoben ist. Sie ist zugleich notwendig, um sich in der Kritik dessen, was heute Kunst ist und allzu oft wahlweise an Folklore oder Kulturindustrie erinnert und der Kategorien von Ästhetik, des Schönen, des Hässlichen, auch des Erhabenen, dem Wahren zu nähern. Ich erwarte von dieser Reihe daher, dass der Wahrheit als Möglichkeit, als im emphatischen Sinne Vernünftiges, als Nicht-Identität und damit nur negativ in der Kritik zu Theoretisierendes nachgegangen wird. Daher soll die Ringvorlesung von Kritik getragen sein. All die von mir bisher angerissenen Fragen verweisen, denke ich, darauf, dass wir es hier mit einem historisch konkreten Gegenstand zu tun haben, der genau wie dessen Kategorien eben nicht zeitlos sein kann. Daher erwarte ich von der Reihe auch, dass sie einen Eindruck der Historizität von Begriff und Sache vermittelt. Durch eine idealistisch anmutende, einfache Begriffslogik könnte diese Erwartung kaum eingelöst werden. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, über den klassischen Gegenstandsbereich der Ästhetik, gemeint ist die Kunst, hinauszugehen. Dazu aber später mehr. Dass unser Anspruch an die kritische Theorie einer ist, der nicht von kritischen Theorien im Plural ausgeht, ist begründet in eben jener Forderung an die Theorie der Gesellschaft, welche auch in der Vorlesung hoffentlich deutlich wird. Also dem Verhältnis von Begriff und Sache nachzugehen, beide in ihrer Bewegung und in ihrem Auseinanderweisen kritisch nachzuvollziehen und somit über sie hinauszuweisen. Denn eine kritische Theorie der Gesellschaft soll materialistisch in dem Sinne sein, dass sie die Vorrangigkeit des Objekts zum Kern ihrer Theorie macht und somit gegenstandsorientiert arbeitet. Aus dieser Prämisse folgt, neben dem Verständnis von Erinnerung als Vergegenwärtigung des Vergangenen, also dem Bewusstsein darüber, dass die Geschichte in der Gegenwart selbst aufgehoben ist, dass Theorie und Praxis immer im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen sich entwickeln und unmöglich davon losgelöst gedacht werden können. Den hier skizzierten Anforderungen an Theorie soll diese Reihe entsprechen und daher in der Kritik über die Kunst hinausgehen, zugleich aber auch das, was gesellschaftlich vollkommen bewusstlos aus der Kunst gemacht wurde, Warenästhetik und eine Kulturindustrie, die selbst aus größtem Leid noch Unterhaltungswert gewinnt, kritisieren. Zuletzt besteht vielleicht die Hoffnung, dass man mittels der gesellschaftskritischen Auseinandersetzung mit ästhetischen Fragen den grundlegenden Widersprüchen der Gesellschaft, den Ursachen der Ohnmacht ihrer zu Objekten degradierten Subjekte etwas näher kommt. Darin liegt zugleich jene auf eine aufklärende Praxis, welche durch die Kritik der Ohnmacht die Unmöglichkeit schafft, über sie hinauszugehen. Ich habe es versucht, ein bisschen anekdotisch zu machen und werde auf jeden Fall auch ganz viele Fragen aufwerfen. Mir ist jetzt zugetragen worden und heute auch aufgefallen, ein bisschen spät, dass es doch ein bisschen abstrakt geworden ist und ich hoffe, es ist okay. Ästhetik hat sich als Thema für die nächste große Auseinandersetzung des Referats herauskristallisiert, während einige von uns letzten Sommer gemeinsam an einem Theoriefestival der Kantine in Chemnitz teilnahmen und eigentlich völlig vereinnahmt von Fragen der Dialektik waren. Als wir dort ziemlich kritisch über die vorgestellten Inhalte diskutierten, saßen wir auf einer Holzkonstruktion, die das Kantineteam gewitzt mit Elfenbeinturm betitelt hatte und befanden uns wahrscheinlich genau darin. So würde zumindest ich retrospekt sagen. Entsprechend erschien mir Ästhetik als eher irrelevantes Feld. Ich wollte Begriffslogik. Und zwar keinesfalls idealistische in dem abwertenden Sinn, den Tom gerade impliziert hat. Denn Begriffslogik ist nicht als affirmative Übertragung auf die Wirklichkeit, sondern für das Verstehen des Gewordenseins der Geschichte relevant. Im Laufe der inhaltlichen Auseinandersetzung wurde allerdings ziemlich schnell klar, dass niemand von uns so richtig weiß, was Ästhetik eigentlich sein soll. Das war in der Vorbereitung der Identitätsreihe im letzten Jahr zwar ähnlich, aber Ästhetik hat es irgendwie anders in sich. Alles war verwirrend und die meisten von uns hatten kaum bestimmte, geschweige denn geteilte Begriffe, die inhaltliche Diskussionen ja überhaupt erst ermöglichen. So versuchten einige von uns, Ästhetik als Begriff im Hegelschen Sinne zu fassen. Andere konzentrierten sich ganz auf die Kunst und die an ihr erscheinende Möglichkeit zur ästhetischen Erfahrung. Und wieder andere dachten über das Potenzial einer Ästhetik für die lebenswerte Stadt. Bis zum letzten Tag der Klausurtagung zur Vorbereitung der Reihe hatte ich das Gefühl, gegen die Gleichsetzung von Ästhetik und Kunst streiten zu müssen. Bis nämlich in der Abschlussdiskussion, nach der zumindest die konkreten Fragen an die Reihe stehen sollten, ersichtlich wurde, wovon die Einzelnen eigentlich reden. So erkannten wir Ästhetik als Disziplin statt Begriff und Kunst als ihren wohl populärsten Gegenstand und kamen aus unserem Elfenbeinturm von Form und Inhalt zurück zu den Fragen der Einzelnen. Was Ästhetik jetzt aber bedeutet, ist mir überhaupt nicht klar. Denn während Personen alltagssprachlich sagen, etwas sei ästhetisch und dabei meinen, etwas sei schön in einem subjektiven Sinn, scheint Schönheit in der Kunst kein Ideal mehr zu sein. Was bedeutet das also für die Ideale der antiken Philosophie? Die absolute des Guten, des Schönen und des Wahren. Und was bedeutet das für die Disziplinen der antiken Philosophie, die Ethik, Ästhetik und Logik? Dies scheinen auf den ersten Blick heute irrelevante Fragen zu sein. Allerdings kommt die Philosophie doch maßgeblich aus der griechischen Antike. Genauso die dialektische Methode von Aristoteles über Hegel zu Marx in die kritische Theorie. Wie könnten wir also kritische Theorie überhaupt verstehen, ohne uns mit ihrem Gewordensein auseinanderzusetzen? Was bedeutet es für den Menschen, wenn dieser zumindest im Marxischen Frühwerk bestimmt wird, als im Gegensatz zum Tier mit der Fähigkeit ausgestattet zu sein, nach den Gesetzen der Schönheit produzieren zu können und tatsächlich erst dann wahrhaft frei zu produzieren, unabhängig vom Bedürfnis? Wie verhält es sich heute zwischen dem Guten, dem Schönen und dem Wahren? Ist die Kunst überhaupt der Gegenstand der Ästhetik? Schließlich meint das altgriechische Aesthesis, also der Ursprung der Ästhetik, eigentlich Wahrnehmung. Und in der ästhetischen Theorie geht es doch viel eher um die Sinnlichkeit. Ist der Gegenstand dann nicht genauso alles, was in irgendeiner Form sinnlich wahrnehmbar ist? Und scheint in der Entgrenzung der Kunst nicht genau das der Fall zu sein? Denn statt Schönheit scheint das Ideal der Kunst doch heute viel eher, die Rezipierenden zu berühren, zu schockieren oder schlicht politisch relevant zu sein und irgendetwas zu repräsentieren. Was bedeutet Ästhetik also für Kunstschaffende und was bedeutet Ästhetik für Leute, die wahrnehmen und damit vielleicht eher auf der anderen Seite stehen? Wie verhält es sich mit dialektischer Auseinandersetzung anhand der Ästhetik, wenn diese doch die Wahrnehmung insgesamt beschreibt oder zumindest beschrieb? Also inwiefern determiniert die Form den Inhalt, wenn der Inhalt doch selbst alles wie nichts ist? Was bedeutet dann die benannte marxische Bestimmung der Menschlichkeit angesichts der historisch konkreten Form der Arbeit überhaupt noch, wenn doch die Form der Arbeit in ihrer Verselbstständigung als Kapital die gesamte Gesellschaft beherrscht? Schließlich wird doch auch die Schönheit unter ihre Logik subsumiert. Sei es die Ästhetisierung des Selbst, was auch immer das bedeuten mag, wenn nicht einmal Ästhetik bestimmt ist, oder die Ästhetik der Waren. Was bringt es dann, nach den Gesetzen der Schönheit produzieren zu können? Schließlich scheint es, als wäre heute genau dieses Phänomen wirklich. Dinge werden produziert, die niemand braucht, für welche kein Bedürfnis besteht, die aber eben schön sind. Und wir gestalten uns selbst immer weiter, allerdings nicht notwendig im Sinne des inneren Wachsens, sondern vor allem in der äußeren Erscheinung. Seien das so kurzfristige Dinge wie die richtige Jogginghose, subkulturelle Accessoires wie der Kita-Pony oder so langfristige Selbstgestaltungen wie Farbe unter der Haut. Warum machen wir das? Und was macht die Popkultur mit uns? Obwohl doch eigentlich bewusst ist, dass für die Massengemachtes kaum besonderen Inhalt haben kann, bewegt sie diese Sinne. Und was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Taylor Swift und Maka Massacre? Wie verhält es sich also mit der Sinnlichkeit unter den Voraussetzungen der kapitalistischen Ordnung? Dient sie allein der Selbstverwertung des Wertes und wurde der Logik der Akkumulation unterworfen? Oder liegt in ihr ein Potenzial, das Gegebene zu erkennen, es gar umzuwerfen? Was also die Ästhetik für die Gesellschaftskritik bringen kann, ist mir genauso unklar wie die Bedeutung von Ästhetik. Und genau diese Frage erhoffe ich mir, durch die Ringvorlesung zu beantworten. Was kann dann also das emanzipatorische Potenzial der Ästhetik für die aufgeklärte Gesellschaft sein? Schon lange denke ich über die falsche Zentralstellung der Logik für die Erkenntnis nach. Schließlich wissen wir alle, was aus dem Ideal der Ratio nach der Aufklärung wurde. Die völlige Bewusstlosigkeit. Und genau darin scheint der Zusammenhang von Logik, Ästhetik und Ethik negativ aufzuleuchten. Denn was Ästhetik nicht ist, wird voraussichtlich an verschiedensten Phänomenen und Gegenständen innerhalb der Ringvorlesung von den verschiedenen Referierenden behandelt. Und daraus entsteht vielleicht eine Idee davon, wie es anders sein könnte. Vielleicht geht es in diesem Zusammenspiel von Ethik, Ästhetik und Logik viel eher um eine Unbefangenheit, welche die Distanz vom eigenen und vom falschen gesellschaftlichen Richtung Freiheit überhaupt ermöglicht, um den Vorrang des Objekts im besten Sinne. Vielleicht geht es aber auch um die Wahrnehmung des Bedürfnisses, also den Zusammenhang mit dem eigenen und gesellschaftlichen. Vielleicht verhält es sich mit der Ästhetik ähnlich wie mit der Arbeit. Ist ihre Form naturwüchsig geworden und der kapitalistischen Herrschaft verantwortet, unterwirft sie die Einzelnen und reproduziert das Falsche. Fragt sich nur, in welcher Form die gute und wahre Ästhetik sein könnte. Und ich kann da nur noch dran anschließen, indem ich sage, dass ich mich auf jeden einzelnen Vortrag freue, auch wenn die wahrscheinlich viel mehr Fragen aufwerfen als beantworten werden. Aber genau deshalb macht man ja Theorie. Okay, David und ich werden jetzt so ein bisschen was darüber erzählen oder vorlesen, was wir uns bei dem Konzept der Reihe gedacht haben, wie das Konzept aussieht. Ich werde erstmal so ein bisschen damit anfangen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, das so grob vorstellen, und David wird das dann ein bisschen konkreter machen anhand der einzelnen Vorträge, die wir da organisiert haben. Wie gesagt, also wie das Joel schon gesagt hat, ist der zweite Teil, der kann jetzt hier noch nicht ganz offiziell angekündigt werden, also der zweite Teil, der fängt, glaube ich, beim sechsten oder beim siebten Vortrag irgendwie an, so ab Juni ungefähr. Das muss noch durchs Stoa-Plenum genehmigt werden, leider. Aber wir stellen jetzt trotzdem schon mal alles vor, weil es eigentlich als eine Reihe konzipiert ist. Also das Konzept und damit auch der Sinnzusammenhang unserer Reihe wird prinzipiell durch zwei Prinzipien getragen. Zum einen sollen Fragen behandelt werden, die sich für uns bei der Lektüre einschlägiger Texte ergaben. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Des Weiteren haben wir zumindest den Versuch unternommen, 5 zusammenhängende Abschnitte zu modellieren. So bauen einerseits die einzelnen Vorträge, obgleich wir diesbezüglich von dem je vorgetragenen Inhalt der Referentinnen abhängig sind, als auch die 5 Abschnitte aufeinander auf. Sie werden dadurch allerdings für sich genommen im Laufe der Reihe abstrakter, weil die Gegenstände tendenziell einen kleineren, an sich konkreteren Ausschnitt der Gesellschaft kennzeichnen. Um einen Einblick in den Hintergrund des Konzepts zu vermitteln, hier eine Auswahl der Fragen, auf welchen es beruht. Also das ist wirklich weniger als die Hälfte der Fragen, die wir bei dem Klausurwochenende, bei dem wir den Großteil geplant haben, hatten. Und ich hoffe, dass ich sie sinnvoll zusammengefasst habe. Es wurde auch nicht nochmal von den anderen Mitgliedern des Referats berichtigt, deswegen gehe ich davon aus, das passt schon so. Also die Fragen lauten: Was bedeutet Ästhetik und warum hat sie gesellschaftskritisches Potenzial? Was macht eine materialistische bzw. eine kritische Ästhetik aus? Worin besteht das Verhältnis von Ästhetik und Wahrheit bzw. von Kunst und Wahrheit und dem Schönen? Vielleicht etwas provokant, allerdings angesichts unserer Beobachtungen während der Dokumente, von denen wir ja schon erzählt haben, sowie der Heteronomie und Entgrenzung aktueller Kunst, fragen wir uns zudem, gibt es Kunst eigentlich noch? Was ist heute nicht Kunst? Und inwiefern ist sie aktuell durch Kulturindustrie, zugleich aber auch durch die avantgardistische Kunst des vergangenen Jahrhunderts geprägt? Inwiefern hat sich der Konnex von Kunst und Politik in den vergangenen Jahren verändert und was bedeutet das für beide Sphären? Was macht Kulturindustrie heute aus? Warum sind Schlager, Popmusik und Techno heute Phänomene einer auf Konformismus drängenden postmodernen Kultur? Ist das, was man ästhetische Erfahrung nennt, ausschließlich ein Kunstwerk möglich? Und inwiefern soll und kann man heute daran festhalten, dass Kunst und Ästhetik im Sinne dieser Erfahrung über sich selbst hinausweisen? Im Grunde ist mit diesen Fragen schon das meiste gesagt. Zumindest sollte daran deutlich werden, dass wir uns in diesem Semester im Spannungsfeld von Kunst, dem Hässlichen, dem Schönen und womöglich auch dem Erhabenen, Wahrheit und der gesellschaftlichen Totalität, die sich alles gleich macht, bewegen werden. Ein paar Worte zum letztgenannten Begriff. Ich versuche, die Erläuterung so kurz wie möglich zu halten, wodurch es leider sehr abstrakt bleibt. Diese historisch konkrete Gesellschaft als Totalität und damit zugleich als Zwangsverhältnis zu verstehen, hat seine Grundlage in der Dialektik von Hegel und Marx und wurde in der kritischen Theorie des 20. und 21. Jahrhunderts bis heute fortgeführt. Sie sei deshalb Totalität, weil das gesellschaftliche Allgemeine, namentlich die Verwertung des Wertes, die sich im Prozess des Kapitals vollziehende Realabstraktion, alles gleich macht. Fortgeführt wird diese Setzung bis zum Neoliberalismus, in dem die Gesellschaft selbst als undurchschaubare, quasi natürliche Ordnung und damit zugleich unplanbar über den Dingen steht. Die gesellschaftliche Totalität ist also das herrschende Vermittlungsprinzip in dieser Gesellschaft, das Prinzip der Vergesellschaftung. Nicht zufällig beruht unser Denken heute auf dem Denken von Identität, also A gleich A und B gleich A plus C. Grundlegend ist deshalb also eine Kritik der Herrschaft des Allgemeinen über das Besondere. Denn die Gesellschaft als Abstraktum unterwirft sich und ihren Kategorien alle Subjektivität und ist zugleich eine bewusstlose, da ihre Geschichte und damit ihre ökonomisch-gesellschaftlichen Konstitutionsbedingungen nicht erkannt werden. Beispielhaft dafür ist die instrumentelle Vernunft, welche zwar die Mittel, aber nicht die zuvor gesetzten Zwecke reflektiert, oder aber die Kulturindustrie. Die standardisierten Kulturprodukte gaukeln uns, also den Rezipientinnen, durch Amüsement Glück nur vor und sind zugleich Vermittler eines immer gleichen Prinzips des Denkens. Die Gesellschaft selbst, die außerhalb ihrer selbst nichts duldet, zeigt dieses Prinzip. Aus diesem Zwangszusammenhang, als welcher Gesellschaft heute erscheint, kann man nicht einfach aussteigen. Unser aller Denken, Handeln ist dadurch geprägt, selbst wenn wir noch so kritisch zu sein versuchen. Die Theorie selbst kann nur als Kritik, also Negation, darüber hinausweisen, gewissermaßen zeigen, dass es auch anders möglich wäre und muss dazu begreifen, dass sie selbst, wie ihr Gegenstand, in dieser gesellschaftlichen Totalität immanent ist. Nicht zuletzt durch die damit einhergehende gesellschaftliche Bewusstlosigkeit wird eine planvoll eingerichtete Gesellschaft, welche die Versöhnung des Allgemeinen und Besonderen ein ohne Angst Verschiedensein möglich machen würde. Eine solche Gesellschaft bedeutete nicht zuletzt, dass man das eigene im Fremden sehe und die subjektive Projektion eigener Anteile auf die zu erkennenden Objekte, auf welche jede Erkenntnis fußt, reflektierte. Von diesem Problemfeld ausgehend wenden wir uns nun der Ästhetik, deren klassischer Gegenstand die Kunst ist, zu. Und aus diesem Grund ist die gesellschaftliche Totalität auch in dem Untertitel unserer Reihe und dem Titel der heutigen Veranstaltung genannt, also weil wir davon ganz grundlegend ausgegangen sind, von diesen Annahmen. Ausgehend von den gerade genannten Fragen haben wir also versucht, ein sinnhaftes Konzept für die Ringvorlesung zu entwerfen. In gewisser Weise ist es wohl immer ein Puzzle, denn das Konzept der Reihe entstand zeitgleich mit der Themensetzung der einzelnen Veranstaltungen. Wir haben die Reihe also nicht am Reißbrett geplant, sondern uns zunächst ganz offen gefragt, was interessiert uns und welche Fragen haben wir. Und erst dann, wie lassen sich daraus Blöcke synthetisieren. Ob das Puzzle ein Bild ergibt, wird sich also erst später herausstellen. Vermutlich erst am Ende der Reihe, wenn sie denn vollkommen stattfinden kann. Genau, und für den Beginn der Ringvorlesung haben wir, um ein theoretisches Fundament zu schaffen, eine begriffliche Einführung vorgesehen. Dabei sind wir uns dessen bewusst, dass weder der Begriff der Ästhetik noch jener der Kunst vollends positiv zu bestimmen ist. Vielmehr sollen begriffliche Grundlagen für den Rest der Reihe gelegt werden. Denn auch eine solche Einführung kann unserer Ansicht nach nicht ohne Kritik auskommen. So, dann werden wir uns im zweiten Teil der Reihe, welchen wir als Ästhetik und Gesellschaftskritik bezeichnen, konkreten gesellschaftlichen Phänomenen mit Bedeutung für ästhetische Theorie widmen. Wichtig ist, infolge der vorhin skizzierten Totalität, dass diese nicht voneinander losgelöst, sondern nur zusammenhängend verstanden werden. Wir hoffen, dass den Referentinnen eine entsprechende gesellschaftstheoretische Einordnung gelingt und sind diesbezüglich zugleich frohen Mutes, versierte SprecherInnen für die Vorlesung begeistert zu haben. Nun zu dem Teil, der erst in ein paar Wochen hoffentlich auch ganz offiziell angekündigt werden darf, aktuell aber noch der Bewilligung durch höhere Ämter bedarf. Weil die Ästhetik ihren Gegenstand in der Kunst zu haben scheint, wir aber im gesellschaftlichen Teil auch andere Begriffe besprechen wollen, wird das Verhältnis von Ästhetik und Kunst diskutiert. Daran anschließend soll das aktuell häufig zu beobachtende und auch in unserem Ankündigungstext genannte Phänomen der Heteronomie von Kunst Thema der Reihe sein. Im Block Ästhetische Politik und politische Kunst. Dieser Block schließt zudem an die Frage an, welche gesellschaftlichen Konsequenzen mit der Synthese von Kunst und Politik einhergehen. Und da es uns nicht zuletzt zielführend erscheint, über Kunst, Kulturindustrie und so weiter zu sprechen, ohne konkrete Werke in den Blick zu nehmen, anhand derer man die zuvor eingeführten Probleme aufzeigen kann, folgen einige Vorträge zur Ästhetik am Werk. Also da wird es dann genau um konkrete Kunstwerke und Werke aus der Kulturindustrie etc. gehen. Und am Ende der Reihe schlagen wir den Weg ein, den wir auch im vergangenen Jahr im Rahmen unserer Ringvorlesung zur Identität genommen haben. Allein weil der Kunst, manchmal auch dem Ästhetischen, häufig gesellschaftstransformative und utopische Potenziale, also Räume der Freiheit sozusagen, zugesprochen werden, möchten wir uns im letzten Teil der Ringvorlesung durch die Kritik und darüber hinaus jenen Potenzialen zuwenden. Genau. Genau, kommen wir dann zu den Einzelveranstaltungen. Ich werde, damit das deutlich wird, in welchem Kontext sie stehen, auch immer dazu sagen, was in diesem jeweiligen Blog passiert. Das hat gerade Tommy auch alles schon vorgelesen. Das wird sich also mitunter wortgleich wiederholen. Aber Wiederholung ist ja bekanntlich die beste Lehrmeisterin. Also zunächst, was sind das eigentlich für Blöcke? Nochmal zum Mitschreiben. Zunächst eine begriffliche Einführung, dann die Ästhetik und Gesellschaftskritik. Ein dritter Block, ästhetische Politik, politische Kunst. Im vierten Block materialistische Ästhetik am Werk und im fünften eben Utopie. Um diese Reihe beginnen zu können, soll zunächst eine begriffliche Einführung stattfinden. Was also ist eigentlich diese Ästhetik? Dabei sind wir uns, wie gesagt, bewusst, dass man den Begriff der Ästhetik nicht einfach positiv, gar mit einer Nominaldefinition bestimmen kann. Erwartet also nicht, nach dem ersten Block eine Definition notieren zu können, wie man sie etwa im Wörterbuch oder bei Wikipedia findet. Vielmehr sollen begriffliche Grundlagen für den Rest der Reihe gelegt werden. Vorab sei auch erwähnt, dass wir gerne eine philosophiegeschichtliche Herleitung organisiert hätten, dies aber leider nicht möglich war. Wir beginnen daher mit einem Vortrag von Maxi Berger mit dem Titel Entgrenzung der Künste und Ideologie. Sie wird darin einführen, was einmal in der ästhetischen Theorie unter Kunst verstanden wurde und weshalb man das heute eigentlich anders fassen muss. Es wird auch und vor allem darum gehen, dass Kunst ein immer schwieriger zu fassender Begriff ist. So ist ja nicht zuletzt der Satz, ist das Kunst oder kann das weg, zum geflügelten Wort geworden. Und beim Anblick moderner Kunst schnauft so mancher Liebhaber romantischer Gemälde und sagt so etwas wie, das sind doch nur Farbflecken, das kann ich auch. Noch deutlicher wird diese Entgrenzung der Künste an Performances, wie manche von euch sie etwa am vergangenen Montag im HSZ bestaunen durften oder, sollte man sagen, leiden mussten. Kurzum, es geht um die Frage, was das Spezifische der Kunst ist, was sie von Nicht-Kunst unterscheiden lässt. Der zweite Vortrag wird von Susanne Kogler sein. Wir warten derzeit leider noch auf Titel und Ankündigungstext und können daher nur sagen, was wir uns selbst für diese Veranstaltung wünschen. Und zwar soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung der Kunstbegriff unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen annimmt. Oder anders gefragt, wie schlagen sich gesellschaftliche Verhältnisse in Kunstbegriff und Kunstwerken nieder? Unsere Idee dazu war eine Skizzierung der Verbindung von Begriff und Kunstpraxis auf der einen und den jeweiligen Produktionsbedingungen auf der anderen Seite entlang von Kunstepochen. Konkret fanden wir etwa interessant, wieso die Kunst im Zusammenhang mit dem Aufkommen und der Transformation der Kulturindustrie zunächst autonomer zu werden schien, diese Autonomie später aber verlor und sich heute oft dem politischen Interesse unterwirft. Im zweiten Block, dem Ästhetik- und Gesellschaftskritik-Block, werden wir uns mit konkreteren gesellschaftlichen Phänomenen befassen, die für die ästhetische Theorie von Bedeutung sind. Es sei mit Hinweis auf den vorhin skizzierten Begriff der Totalität betont, dass diese Phänomene nicht einfach unverbunden nebeneinander stehen, sondern zusammenhängen. Wir hoffen, dass den ReferentInnen, wie gesagt, eine entsprechende gesellschaftstheoretische Einordnung gelingt. Den Aufschlag in diesem zweiten Block macht Christoph Hesse, der unter dem Titel Kulturindustrie, das sind wir alle, einführend dazu referieren wird, was eigentlich unter eben diesem von uns gerade immer wieder genannten Begriff der Kulturindustrie zu verstehen ist. Das impliziert auch Fragen wie, weshalb wirkt der Begriff heute altmodisch, nicht mehr zeitgemäß oder wird zumindest nicht mehr als jene polemische Spitze verstanden, die er einmal bedeutete? Und weshalb bleibt der Begriff dennoch aktuell? Dazu wird es auch um die historische Entwicklung der Populärkultur, als Massenkultur genannt, gehen. Im darauf folgenden Vortrag von Roger Behrens wird es dann konkreter um das Verhältnis von Ästhetik und Popkultur gehen. Unter dem Titel »Das Unvermögen der Realität – Kritische Theorie, Kunst, Kulturindustrie« wird sich der Frage gewidmet werden, was es mit dem Ende der Kunst, Hegel, und dem Ende der Ästhetik, sinngemäß Adorno, auf sich hat. Was war Kunst und was ist sie heute für uns? Und wer ist überhaupt dieses Kollektivsubjekt Wir, das da diese Frage stellt? Wie steht es heute um die Kulturindustrie und nicht zuletzt, was hat es mit dem Unvermögen der Realität zu tun, von dem im Titel schließlich die Rede ist? Der fünfte Vortrag wird von Sonja Witte sein, unter dem Titel Wahre Bilder zum Unheimlichen des Unbewussten in der Kulturindustrie, Wahre natürlich ohne H, also nochmal, unter dem Titel Wahre Bilder zum Unheimlichen des Unbewussten in der Kulturindustrie wird anknüpfend an den Begriff der Kulturindustrie eine psychoanalytische Annäherung an unbewusste Aspekte der Beziehung zwischen Bildern und Subjekten gewagt. Ausgangspunkt ist Freuds Begriff des Unheimlichen. Anhand von Filmmaterial wird der These nachgegangen, dass das Unheimliche ein Bereich ist, in welchen brüchige Momente kultureller Vergesellschaftungsprozesse zum Vorschein kommen. Der darauf folgende sechste Vortrag von Franz Heikendorf trägt den Titel »Das Schicksal der Sinnlichkeit unter spätkapitalistischen Bedingungen«. Im Vortrag wird Ästhetik verstanden als das sinnliche Erkenntnisvermögen, dessen Bedeutung für die materielle Basis der Herrschaft des Kapitals wird am Begriff der wahren Ästhetik nachgegangen werden. Es wird daher um die schöne neue Warenwelt im Zusammenhang des repressiven kapitalistischen Produktionsprozesses einerseits, verdrängten und unbewussten Bedürfnissen andererseits gehen. Der siebte Vortrag von Aljoscha Bilsma trägt den Titel »Einstand des Sinnlosen zu Adornos Ästhetik nach Auschwitz«. Hatte Adorno in seinen die Ästhetik betreffenden Schriften seit jeher die Antinomie im Blick, dass die Kunst zugleich autonom und versozial ist, wurde diese Antinomie durch die Erfahrung von Auschwitz radikalisiert bis hin zur Infragestellung der Daseinsberechtigung von Kunst. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch und zugleich macht ein das Schweigen zum Komplizen der falschen Verhältnisse. Im Vortrag wird es daher um sinnlose Werke gehen, in denen allein nach Adorno noch kritischer Gehalt zu finden ist. Es sei erwähnt, dass dieser Vortrag auch Teil der Reihe Auseinandersetzungen zur Gegenwart des Antisemitismus ist, die wir als RevPop in Kooperation mit anderen Dresdner Gruppen organisieren. Wir kommen damit zum zweiten Teil, der eben, wie gesagt, ich muss das nicht nochmal wiederholen, der erst in ein paar Wochen hoffentlich dann auch offiziell angekündigt werden darf. Wenn ich im Folgenden also sagen werde, dass wir dann und dann über dieses und jenes sprechen werden, dann denkt euch bitte stets Klammer dazu. In diesem zweiten Teil wird zu Beginn das Verhältnis von Ästhetik und Kunst diskutiert, und zwar in einer Podiumsdiskussion mit Maria Muhle, Klaus-Stefan Mahnkopf und Giovanna Caruso, in welcher der Frage nachgegangen werden wird, oder soll, was eigentlich der Gegenstand der Ästhetik ist. Das Ganze wird ein Exkurs sein, der an einem Freitag stattfinden wird. Wir wollen euch wärmstens ans Herz legen, die Veranstaltung zu besuchen, in der Hoffnung, dass sich dadurch viele Fragen über den Begriff der Ästhetik klären werden. Daran anschließend soll das aktuell häufig zu beobachtende und auch in unserem Ankündigungstext genannte Phänomen der aktuellen Heteronomie von Kunst Thema der Reihe sein, und zwar im Blog Ästhetische Politik und politische Kunst. Im ersten Vortrag dieses Blogs wird Jakob Heiner zur Romantik in der wiederverzauberten Welt referieren. Es wird konkreter um die Frage gehen, inwiefern die Entgrenzung der Kunst in der neuromantischen Kunstauffassung dazu tendiert, die Sinnlosigkeit in der kapitalistischen Vergesellschaftung zu verschleiern. Anstatt die Atomisierung der vereinzelten Einzelnen durch den Produktionsprozess zu kritisieren, wird dem die heile Gemeinschaft als Antipode gegenübergestellt, in die man sich einfühlen soll, um in der Funktion für die Gemeinschaft einen Sinn zu finden. Anschließend soll Michael Hirsch zur Ästhetisierung der Politik und Politisierung der Kunst referieren. Dabei soll die Spannung von Kunst und Politik geschichtlich rekonstruiert werden. Anhand historischer Beispiele sollen die Begriffe Kunstautonomie, Politisierung der Kunst und Ästhetisierung der Politik anschaulich gemacht werden. Zum vierten Block, materialistische Ästhetik am Werk. Da es uns als nicht zielführend erscheint, über Kunst, Kulturindustrie und so weiter zu sprechen, ohne konkrete Werke in den Blick zu nehmen, anhand derer man die zuvor eingeführten Probleme aufzeigen kann, folgen Vorträge zur Ästhetik am Werk. Zunächst soll also Sven Kramer am Buch Franza von Ingeborg Bachmann eine materialistische Ästhetik entfalten, aus der dann hoffentlich auch klarer wird, was das denn eigentlich so ist, eine materialistische Ästhetik. Anschließend soll Mario Schmidt eine materialistische Ästhetik an kulturindustriellen Machwerken referieren. Konkreter interessierte uns ein Vergleich popkultureller Musik, Punkmusik à la Feine Sahne Fischfilet mit Schlagern. Dabei soll es auch um die Frage gehen, ob man die Ästhetik kulturindustrieller Produkte eigentlich tatsächlich als Ästhetik begreifen kann. Im 12. Vortrag soll dann Nils Christian Fritsche zu Architektur und Städtebau referieren. Wir interessierten uns etwa für Architektur als Ideologie anhand der Funktionalismuskritik, demgegenüber für die Kritik des Rekonstruktivismus und nicht zuletzt für die Kritik der unternehmerischen Stadt, in welcher die Gestaltung den Imperativen des Kapitals folgt. Oder auch überhaupt, wie lässt sich die sinnliche Wahrnehmung öffentlicher Räume hinsichtlich Potenzialen für ein gutes Leben einerseits, Konflikt andererseits verstehen? Worum es dann konkret gehen wird, sollte der Vortrag stattfinden können, muss zunächst also eine Überraschung bleiben. Wir kommen damit zum fünften und letzten Block. Abgerundet werden soll die Reihe mit einem Block zum Thema Utopie, welcher einen Vortrag von Franziska Wild für euch bereithält. Angesichts dessen, dass die Kunst heute kaum mehr ein widerständiges Potenzial zu besitzen scheint, welches in Negation des Bestehenden über dieses hinausweist, soll es also in diesem letzten Vortrag um widerständige Ästhetik gehen. Es geht also um nicht weniger als die Frage, welches utopische Potenzial heute überhaupt noch in der Ästhetik verborgen liegt. Ich würde noch ganz kurz hinzufügen wollen, dass wir Referierende gebeten haben, trotz der angesprochenen Unmöglichkeit von einer Positivdefinition von Ästhetik einen Satz mitzubringen, in dem sie ihr Verständnis von Ästhetik versuchen zu bestimmen zumindest. Wir haben es auch nicht von allen Referierenden bekommen bis jetzt, aber mal gucken, was dann noch so eintrudelt und was wir dann damit machen. Also, ja, einige haben sich auch verweigert, wurde mir gerade noch so gesagt. Also vielleicht kommt da auch noch irgendwas auf euch zu zum Einstieg in die einzelnen Vorträge. Genau, und wir haben jetzt erstmal auch nicht so kurz, wie wir gehofft hatten, aber es gab jetzt einen inhaltlichen Einblick in die Reihe. Weil wir das hier eigentlich gar nicht überstrapazieren wollten, würde ich jetzt erstmal kurz erzählen, was der Plan des Rests des Abends ist, bevor es nochmal die Möglichkeit gibt, für euch Fragen zu stellen oder auch Diskussionsbeiträge zum Besten zu geben oder uns auch zu korrigieren. Gerne, das hört sich jetzt so kritisch an, als ich bin da sehr bereit für. Oder wir alle würden uns, glaube ich, freuen. Genau, aber eigentlich haben wir uns halt heute überlegt, nur kurz einzuführen in die Reihe und dann den Abend irgendwie so bei Getränken und guter Laune ausklingen zu lassen, aber so in die Reihe einzuführen. Weil ihr habt gemerkt, im ersten Teil oder im ersten inhaltlichen Teil nach dem Orga-Kram haben wir versucht, alle so unsere eigenen Fragen zu formulieren an die Reihe und wollen euch natürlich auch ermutigen, das selber zu machen, weil man dann viel mehr mitnehmen kann, glauben wir zumindest, glaube ich. Genau, also ne, es soll ein ganz entspannter, irgendwie so kneipenmäßiger Abend werden, in dem wir diskutieren können über unsere eigenen Erwartungen und Fragen an die Reihe und so. Aber vorher gibt es jetzt erstmal die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, Beiträge mitzuteilen oder Korrekturen anzubringen. Gibt es da was? Ja. Nur noch mal organisatorisch, also der Informationskanal, meint ihr per Instagram oder per Mail, also über Fragen? Ich würde sagen, per Mail antworten wir am schnellsten wahrscheinlich. Aber ansonsten erreicht man uns auch über so soziale Medien wie Instagram oder Facebook. Bitte nicht Facebook. Ja. War. Genau, aber per Mail am besten. Also man kann uns auch über Facebook erreichen. Ein ganz normales Social Media Brand. Wir schauen da nicht so oft drauf, deswegen sag ich nur, wenn schnell gehen soll, dann bitte Mail. Ah ja, genau, und wir legen hier halt irgendwie noch einen Zettel hin, dass man da seine Mailadresse eintragen kann. Ja, also wenn es jetzt so keine Plenumsfragen gibt, freuen wir uns auf einen schönen Abend mit euch. Und bis nächste Woche.